Der Aufstand der Frauen in der arabischen Welt. Das ist der Titel einer Ausstellung, die ab heute Abend in München zu sehen ist. Das Zwischenergebnis einer Aktion, die im Oktober 2011 auf Facebook gestartet ist. Im Studio in München ist jetzt eine der Initiatorinnen, Lina Yassin. Und sie ist auch eine Initiatorin der Yalla Arabi. Lass uns arabisch. Also, lass uns arabisch sein, tanzen, leben, wie auch immer. Und sie ist Dozentin an der Uni München. Guten Abend, Frau Yassin. Guten Abend. Was hat Sie dazu gebracht, diese Aktion zu starten? Also, Yalla Arabi ist eine Münchner Initiativgruppe für die Förderung arabischer Kultur und Sprache. Und ein Teil von der Yalla ist Yalla Thaqafe, Yalla Kultur. Und wir haben vor uns genommen, den Aufstand der Frau in der arabischen Welt als Bilderausstellung zu nehmen. Das ist eine Facebook-Seite, eine Initiativgruppe, die ist in der arabischen Welt seit 2011 und von 4 arabischen Frauen, die haben das gegründet. Wir sind nicht diese Initiative, aber wir haben gedacht, dass das ein tolles Thema und wir müssen das einmal zu der deutschen Publikum und die Araberinnen hier in München bringen. Welche Bedeutung hat denn diese Kampagne? Also diese Kampagne ist wirklich für den Aufstand von Männern und Frauen gegen die Unterdrückung der Frau in der arabischen Welt entstanden. Das hat angefangen als eine Kampagne, wo die Frauen und Männer waren gefragt, lass uns wirklich etwas machen, aufstellen. Aber dann war auch die Facebook-Kampagne nach einem Jahr 2012 mit eine Anfrage an die Leute, dass die eigene Bilder schicken mit einem Satz, ich unterstütze diesen Aufstand, weil, und dann Gründe nennen. Und dann kamen Tausenden von Leuten, die haben für tausende Gründen gesagt, warum die Frauen sollen aufstehen. Nun hat es ja revolutionäre Veränderungen gegeben, was aber nicht zwangsläufig bedeutet hat, dass sich die Situation der Frauen verbessert hat. Glauben Sie, dass Sie durch diese Kampagne das wieder ein bisschen ins rechte Lot bringen können? Ich persönlich denke ja. Also nach einer heißen Frühling im arabischen Welt kam vielleicht ein kühler Sommer. Und deswegen jetzt kommt der Rolle der Frau zu sagen, wie machen es weiter? Das war nicht genug für diese Kampagne, für diese Aufstand der Frau in der arabischen Welt Kampagne, einfach Bilder zu schicken, weil dieses Jahr, 8. März 2013, Internationaler Frauentag, diese Frauen haben dann Demos in Beirut und in Kairo und in Jemen und mit diese riesige Plakate in der Straße, wo viele Frauen und Männer sind auf der Straße gelaufen, weiter. Also das reicht nicht wirklich nur, diese Bilder oder die Geschichte zu erzählen, sondern jetzt kommen die Frauen auf der Straße und das ist neu. Nun gehört natürlich ein gewisser Mut dazu, sich zu bekennen öffentlich. Facebook ist ja etwas, worauf auf andere Zugriff haben und sein Gesicht in die Kamera zu halten und zu sagen, ich bin dafür, weil. Genau, diese Facebook-Kampagne hat angefangen schon in der arabischen Welt mit der heißen Frühling. Das ist eine digitale Wiedergeburt für so eine Initiative. Und in unserer Bilderausstellung, es gibt einen tollen Katalog für diese Ausstellung, gibt es auch verschiedene Themen, zum Beispiel ich bin, also ich bin. Männer und Frauen sagen, ich bin für diese Ausstellung und die Gründe nennen, weil das reicht nicht, dass ich diese in der Straße die Leute treffen und so, sondern das muss wirklich sehr groß sein. Und das ist diese Bühne von Facebook hat das für die arabische Welt gut getan. Und diese Frauen in der Aufstand der arabische Frauen machen das weiter. Nun sind Sie in einer gewissen, wenn ich das so persönlich sagen darf, privilegierten Situation. Sie sind Dozentin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie sind israelische Araberin, in Ihrem eigenen Verständnis Palästinenserin. Haben Sie nicht auch ein bisschen manchmal das Problem, naja, aus der Ferne kann man gut reden, aber wie ist es, wenn man im Jemen, in Libyen, in Syrien lebt? Stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Also für mich ist das ist einfach, dass ich hier in Deutschland bin, kann ich einfach sagen, ich unterstütze diese Intifada. Intifada, das ist, das auf Arabisch ist dieser Aufstand, ja, weil der Titel für diesen Aufstand auf Arabisch heißt, der Intifada der arabische Frau. Ich weiß, dass die Intifada ist ein sehr starkes Wort hier im Westen, Aber das ist genau, die haben dieses Wort genommen, um zu sagen, dass jetzt ist diese Intifada für die Frauen im arabischen Welt. In vielen Ländern, die Intifada, dieser Aufstand ist anders. Zum Beispiel die Frauen in Lebanon, die kämpfen, dass ihre Kinder die Stadtangehörigkeit nehmen. In Syrien, die kämpfen, dass die Frau auch in der Straße spät Nacht läuft. Aber in Saudi-Arabien und in Jemen, die Frauen kämpfen, dass ihre Name steht auf dem Grab zum Beispiel. Es ist verschiedene Gründen und verschiedene Intifadas, verschiedene Aufstand, diese Frauen haben und wir unterstützen das. Die vier Frauen, die Gründerin von diesem Intifada-Aufstand der Frau in der arabischen Welt, waren angegriffen worden. Für viele, die Araben haben gesagt, das ist eine sehr westliche Initiative oder diese ganze Bewegung ist zu westlich. Das kämpft gegen Kopftuch zum Beispiel oder gegen islamische Traditionen. Aber hier diese Frauen, die geben Bühne für die echte Frauen, für die Frauen, die sind zu Hause, für die Frauen, die sind in der Arbeit, für die Frauen, die sind auf der Straße. Die Frauen überall sollen nennen, warum die aufstehen wollen. Nun wird diese Intifada noch, da muss man kein Prophet sein, lange dauern, bis sie zu den verschiedenen Zielen kommen kann, die sie charakterisiert haben. Wie soll es denn weitergehen? Ja, weitergehen. Also das hat jetzt 2 Jahre jetzt läuft und ich denke, das wird lange Zeit jetzt laufen. Aber genau wegen diese Facebook oder die Öffentlichkeit, dass die Leute können das wirklich auch die Meinung tun, ohne auch zu sagen, wer die sind, das hilft auf eine Seite. Diese auch Bewegung in der Straße, noch eine Teil. Ich persönlich denke, dass man so eine tolle Bilder aus Saudi-Arabien kriegt, ja, von Frauen, die sagen jetzt zum ersten Mal, warum die als Frauen diese Intifada unterstützen. Das ist schon ein großer Schritt. Ein erster Schritt ist jetzt getan in München. Dort ist diese Ausstellung bis zum 15. Juni zu sehen und sie soll dann weiter wandern über Berlin nach Heidelberg und dann andere Orte. Und im Studio in München war Lina Yassin und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Danke sehr.